Wunder sauber. Ich will lässig Gedanken und kann einfach so zaubern. Ich werd Bundeskanzler, gleich darauf verliere ich den Job. Denn kurz nach Amtsantritt gibt's kein Problem mehr, alles nur top. Ich geh zur Schule, werde Lehrer, bring den Schülern mal was bei. Zum Abi brauchen sie dann nicht 13 Jahre, sondern 2. Yeah.